Wenn also der Signer-Gesellschafter Hans-Peter Haselsteiner sagt, die Geschädigten sind in erster Linie die Gesellschafter, dann ist das bestenfalls die halbe Wahrheit. Aber man kann aus dem Desaster lernen. 5 Konsequenzen sollten wir aus dem tiefen Fall der Signer ziehen. Erstens, vermeide zu viel Nähe. René Benko war nicht nur mit den meisten seiner Mitarbeiter, sondern auch seinen Geschäftsfreunden und Investoren per Du. Er suggerierte Nähe und lud ein. Bankvorstände genauso wie reiche Unternehmer oder auch Politiker wie Österreichs seinerzeitigen Kanzler Sebastian Kurz. Seine Einladungen zum Törgelen, zum Verkosten des neuen Weins, im Herbst in Wien waren begehrt. Genauso fühlten sich viele geschmeichelt, wenn sie auf die Yacht, zur Jagd oder in die Villen am Gardasee und Lech kommen durften. Jedem großen Investor gab Benko das Gefühl, er und nur er sei ihm besonders wichtig und unterstrich das mit persönlichen Treffen. An seinem Bärtchen konnte man nicht erkennen, dass er uns belogen hat, seufzt sein Geldgeber Roland Berger. Der Luxus, mit dem sich René Benko umgab und an dem er seine Investoren und Geschäftsfreunde teilhaben ließ, erinnert an die TV-Serie Kir Royal und an den von Mario Adorf gespielten Generaldirektor Heinrich Haffenloher, der sagt, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Diese Strategie verfing auch bei vielen Politikern. Neben österreichischen Mächtigen wie Sebastian Kurz und dem ehemaligen Kanzler Alfred Gusenbauer, der schon als Politiker für Benko lobbyierte und später Millionenbeträge kassierte, waren auch deutsche Mächtige beeindruckt von Benko. Der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz sorgte als Hamburgs erster Bürgermeister für die Unterzeichnung des fatalen Bauvertrags für den Elbtower und ließ später im Bund, während der Galeria-Pleiten, Geld regnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder traf Benko bei etlichen Einladungen in München, wo Benko vielfältige Interessen hatte. So war die Bayerische Versorgungskammer, die im Geschäftsbereich der bayerischen Landesregierung liegt, ein großer Geldgeber. Zum ehemaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet baute er ein enges Verhältnis auf. Man war per Du, weil viele der Galeria-Warenhäuser von eminenter Bedeutung für die Innenstädte von Nordrhein-Westfalen waren. Und Armin Laschet führt das Kuratorium der RAG-Stiftung an, die Benko so leichtfertig Geld gab, im Signer-Aufsichtsrat passiv agierte und bis zum Sommer 2024 keine personellen Konsequenzen im Vorstand der RAG-Stiftung gezogen hat. Heute wollen viele Politiker und Geldgeber nichts mehr wissen von ihrer früheren Nähe zu Benko. Das ist verständlich. Wenn sie allerdings schon vor Jahren auf professionellen Abstand gegangen wären, wäre das Geschäftsmodell der Signer sehr viel früher aufgefallen. Zweitens, Investitionen in Beton sind riskanter, als es den Anschein hat. Das Vertrauen in Beton als Geldanlage ist traditionell sehr hoch, nicht nur in Deutschland. Regelmäßig halten rund 2/3 der befragten Immobilien für eine sichere Investition. Das ist menschlich verständlich, weil man etwas Sichtbares bekommt für sein Geld, aber historisch falsch. Denn die Investition in einzelne Immobilien birgt höhere Risiken als ein breit gestreutes Aktiendepot. In Zeiten wie diesen, mit relativ hohen Zinsen und, nach der Immobilienhorst der 2010er Jahre, immer noch hoch bewerteten Immobilien, stimmt das allemal. In einer Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, unter Finanzmarktexperten und Expertinnen vom März 2024, schnitten Immobilien von allen betrachteten Anlageklassen am schlechtesten ab. Nur 24% der Befragten würden zu diesem Zeitpunkt raten, in Immobilien zu investieren. Aber Vorsicht ist auch zu anderen, besseren Zeiten für Beton und Stein angesagt. Davon zeugen die zahlreichen Finanzskandale, die immer wieder von diesem Sektor ausgingen. Lokal begrenzt oder auch global wirksam. Viele, ehemals vermögende Deutsche, erinnern sich noch an den kurzzeitigen Boom in Ostdeutschland nach der deutschen Einheit 1990. Eine Art Betongoldfieber brach aus, begünstigt durch steuerlich attraktive Modelle. Doch als die Immobilienpreise Jahr um Jahr sanken, ruinierte das viele Investoren, darunter etliche Promis wie den Schlagersänger Matthias Reim oder den Entertainer Wolfgang Lippert. Sie hatten sich, wie René Benkos Signer auch, hoch verschuldet, in der Hoffnung, dass die Immobilienwerte steigen würden. Tritt aber das Gegenteil ein, löst das eine fatale Mechanik aus. Die sinkenden Immobilienwerte reduzieren automatisch den Eigenkapitalanteil an der Immobilie, während Tilgung und Zinsen stabil bleiben oder sogar steigen, wenn man Anschlussfinanzierungen braucht. Und wenn die Einnahmen etwa durch Mietausfälle sinken, geben die Banken keine neuen Kredite. Denn durch den gesunkenen Eigenkapitalanteil an der Immobilie gehört das Objekt ohnehin schon der Bank. Die Überschuldung war mit ein Grund für die Pleite der Signa. Benko hätte 2023 allein in seiner wichtigsten Immobiliengesellschaft Prime Kredite in Höhe von 1,4 Milliarden Euro refinanzieren müssen. Aber kaum jemand gab ihm noch Geld. Die Signa ist aktuell nicht die einzige große Immobilienpleite. Auch Firmen wie die Deutsche Invest Immobilien mussten Insolvenz anmelden. Andere wie die Adler Group kämpfen noch ums Überleben. Bleibt die aktuelle Pleitewelle ein auf die Immobilienbranche begrenztes Problem, so zeigte die Finanzkrise 2008, dass der Immobiliensektor das Zeug haben kann, die gesamte Weltwirtschaft zum Absturz zu bringen. Ursache der Krise war die viel zu freigebige Kreditvergabe an amerikanische Privatleute, die sich auf Pump immer neue Häuser kauften und sich auf weiter steil steigende Immobilienpreise verließen.